21. Kapitel. Der Angriff. Sobald Silver verschwand, wandte der Kapitän, der ihn scharf beobachtet hatte, sich dem Inneren des Hauses zu und fand keinen einzigen von uns außer Gray auf seinem Posten. Es war das erste Mal, dass wir ihn wirklich zornig sahen. »Auf eure Posten!« brüllte er. Und dann, als wir alle an unsere Plätze zurückschlichen, sagte er: »Gray, ich will eure Namen ins Logbuch eintragen. Ihr seid zu eurer Pflicht und Schuldigkeit gestanden wie ein echter Seemann.« »Herr Trelawney, ich wundere mich über Sie.« »Doktor, ich glaubte, Sie hätten des Königs Rock getragen. Wenn Sie auf diese Weise bei Fontenay Ihren Dienst versahen, Herr, so wären Sie besser in Ihrem Bett geblieben.« Wir von des Doktors Wache standen alle wieder an unseren Schießscharten. Die übrigen luden eifrig die überzähligen Musketen, und jeder hatte, wie man sich denken kann, einen roten Kopf. Der Kapitän sah eine Weile schweigend zu. Dann nahm er das Wort und sagte: »Jungens, ich habe dem Silver eine Breitseite gegeben. Ich schoss absichtlich mit Brandkugeln, und bevor eine Stunde rum ist, werden sie zu entern versuchen, wie er ganz richtig gesagt hat. An Zahl sind sie uns überlegen, das brauche ich euch nicht zu sagen, aber wir fechten in Deckung. Und vor einer Minute würde ich noch gesagt haben, wir fechten mit Mannszucht. Ich habe nicht den geringsten Zweifel daran, dass wir sie verdreschen können, wenn ihr nur wollt.« Hierauf machte er die Runde und sah, dass alles zum Gefecht klar war. Auf den beiden schmalen Seiten des Hauses, nach Osten und nach Westen zu, waren nur zwei Schießscharten. Auf der Südseite, die den Vorbau hatte, waren ebenfalls zwei. Auf der Nordseite aber waren fünf. Wir sieben Mann verfügten über rund 20 Musketen. Das Brennholz war zu vier Haufen aufgeschichtet, die sozusagen Tische bildeten, einen vor der Mitte jeder Wand, und auf jedem dieser Tische lagen vier geladene Musketen, nebst einiger Reservemunition in Reichweite der Verteidiger. In der Mitte jedes Tisches lagen die Stutzsäbel bereit. »Löscht das Feuer aus«, sagte der Kapitän. »Die Kälte hat aufgehört, und wir dürfen keinen Rauch in die Augen bekommen.« Herr Trelawney trug mit eigenen Händen den eisernen Feuerbehälter hinaus, und die glühenden Kohlen wurden draußen in dem Sande ausgelöscht. »Hawkins hat noch nicht gefrühstückt. Nimm dir etwas, Hawkins, aber geh sofort auf deinen Posten zurück und iss es dort«, sagte Captain Smollett. »Nun, ein bisschen fix, Jim. Du wirst es nötig haben, bevor du fertig bist. Hunter, gebt jedem ein Glas Branntwein.« Während das Getränk verteilt wurde, machte der Kapitän sich seinen Verteidigungsplan zurecht. »Sie, Doktor, werden die Tür übernehmen«, sagte er. »Geben Sie sich ja keine Blöße, sondern halten Sie sich drinnen und feuern Sie durch den Vorbau. Hunter, ihr übernehmt die Ostseite. Joyce, ihr kommt hierhin nach Westen, mein Mann. Herr Trelawney, Sie sind der beste Schütze. Sie und Gray werden die lange Nordseite übernehmen mit den fünf Schießscharten. Auf dieser Seite ist die Gefahr. Wenn Sie an uns herankommen könnten und durch unsere eigenen Schießscharten auf uns feuerten, dann sähe die Sache dreckig für uns aus. Hawkins, du und ich, wir kommen als Schützen nicht sehr in Betracht. Wir werden die abgeschossenen Musketen laden und überall zur Hand gehen, wo es nötig ist.« Die Kälte hatte aufgehört, wie der Kapitän gesagt hatte. Sobald die Sonne über den Gipfel der Waldbäume hinübergeklettert war, strahlte sie mit aller Macht auf die Lichtung und schluckte im Nu die Nebeldünste ein. Bald war der Sand glühend heiß und das Harz im Holz des Blockhauses begann zu schmelzen. Jacken und Röcke wurden abgeworfen, die Hemden am Halse geöffnet und die Ärmel bis an die Achseln aufgestreift. Und jeder stand an seinem Posten, fieberhaft glühend von der Hitze und von der Erwartung. Eine Stunde verging. »Hol sie der Teufel«, sagte der Kapitän. »Dies ist so langweilig wie in den Doldrums. Gray, pfeift mal nach einem Wind.« Aber gerade in diesem Augenblick kam das erste Anzeichen des Angriffs.